Im Versatzamt. Sie sind schüchtern und schweigsam. Immer senken sie ihre Augen, pressen an sich die große Armut, erwarten für morgen Brot und Suppe. Ihre Blicke schauen leer, sie rühren sich nicht, sehen sich kaum, wollen sich nicht kennen und sind doch Gefährten in unendlich schwerem Leid. Sie bringen ihre Habe und zittern, dass sie zu wenig für den Greisler, dem sie für Brot und Erdäpfel Schulden bekommen werden, und fürchten für den armseligen Kredit. Der Beamte am Schalter legte das Lachen ab. Still fragt er, und still bekommt er seine Antwort. Er weiß, ein jeder trägt seine Last mit sich, sie sind arm, und das ist alles.